Träumen hab ich sie letzte Nacht. Sie hatte selber Schuld. Begraben hab ich sie letzte Nacht. Ich hab es nicht gewollt. Das Grab ist wirklich hübsch. Ich hab es selbst geschmückt. 20 rote Rosen reingesteckt. Mit 20 ist sie ja verreckt. Letzte Nacht habe ich sie umgebracht, obwohl sie meine Traum verwahrt. Letzte Nacht habe ich sie umgebracht, sie hatte blondes Haar sogar. Mein Freund kam zu mir und sagte mit uns selber Schluss. Deine Freundin lief den anderen, das gibt sie offen zu, ja, die hat mit ihm geschlafen. Und das geht sie auch noch zu. Glaubst du nicht, es ist Zeit, sich zu töten, sei bereit. Ganz egal, wie du's machst, mit Pistole oder Axt. Letzte Nacht habe ich sie umgebracht, obwohl sie meine Frau verwahrt. Letzte Nacht habe ich sie umgebracht, sie hatte blondes Haar sogar. Letzte Nacht.